Es ist wie mit den Tattoos in Berlin. Irgendwann hatte einfach jeder eines, der fashionmäßig etwas auf sich hielt. Während Magazine und TV-Show die Realität von Tattoos als neue Normalität zurückwarfen, sodass diejenigen, die noch ein Statement setzen wollten, ihre Gesichter tätowieren ließen. Und irgendwann sah man plötzlich überall Gesichtstattoos, auf Plakaten und in Musikvideos. Und jetzt ist auch das ganz normal. Der Unterschied zwischen Berliner Gesichtstattoos und Fukuhilas im Ruhrgebiet ist, dass das eine ein selbstgewähltes Symbol einer urbanen Bohème ist, die sich damit vom unkreativen, langweiligen Teil der Bevölkerung absetzt, und das andere ein Symbol einer Gruppe, auf die der Rest der Bevölkerung herabblickt und die sich durch den Fukuhila selbst brandmarkt, während sie noch versucht, einer Normalität zu entsprechen. Denn die Normalität der Unterschicht gilt dem Rest als Abfall.